Kundgabe 3775. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.05.1946. Liebevolle Vaterworte. In meiner Obhut werdet ihr bleiben bis an euer Lebensende. Und nichts soll euch darum schrecken, nichts ängstlich werden lassen und nichts unüberwindlich erscheinen, so ihr einmal den Glauben gewonnen habt an meine Kraft, Liebe und Weisheit. Wer sollte euch schützen, wenn nicht der, der in sich die Liebe ist, der die Macht hat dazu und euch zu sich ziehen will? Und also nehme ich auch die irdische Not von euch, so wie ihr vollgläubig seid. Und darum fürchtet euch nicht, traget alles mit Geduld und Ergebung in meinen Willen und wisset, dass es nötig ist zu eurem Seelenheil, dass ich aber euch nicht mehr auferlege, als ihr tragen könnet, und jederzeit euch helfend beistehe, so ihr allein nicht mehr Herr werdet eurer Lage. Dass ich aber die Not nicht ganz von euch abwenden kann, ist auch nur in meiner Liebe begründet, denn die Zeit bis zum Ende ist kurz, und ich will euch, die ihr mein seid, das ewige Leben in aller Herrlichkeit erschließen und eure Seelen daher läutern, dass sie reif werden für das geistige Reich. So ihr leidet, haltet euch nur meine Liebe vor Augen, die unermesslich ist und euch in der letzten Spanne eures Erdenlebens zur restlosen Freiwerdung verhelfen will. Und ihr werdet alles leichter ertragen und mich nur immer inniger lieben lernen, weil meine Liebe euch mächtig zieht. Doch verlassen werde ich euch ewiglich nicht. Die Not von der Menschheit zu nehmen bedeutete restlosen Untergang für ewige Zeiten. Ich aber will noch retten, was sich meiner liebevollen Hilfe nicht entzieht. Und ihr müsstet diese Not miterleben, wenngleich ihr nicht im selben Maße derer bedürfet. Doch sie wird sich segensreich auch für euch auswirken, und ihr werdet sie einst als eine besondere Gnade von mir erkennen. So wie ihr aber mich nicht ausschaltet aus eurem Denken, wird auch die größte Not für euch erträglich sein. Denn mein Joch ist sanft und meine Bürde ist leicht. Und mein Wort ist Wahrheit. So ich selbst euch meine Hilfe verheiße, so ich euch euer Kreuz jederzeit tragen helfen will, da ihr mich darum angeht, brauchet ihr nicht zu fürchten, zusammenzubrechen unter der Last, die ich euch um eurer selbst willen aufgebürdet habe. Rufet mich an in der Not, und ich bin jederzeit zur Hilfe bereit. Glaubet an mich, und die Stärke des Glaubens wird sie bannen im Augenblick. Und wisset, dass ihr nur dann leidet, so euer Glaube zu schwach ist. Darum ringet und betet unentwegt um starken Glauben, und ihr werdet jede Not überwinden, und euer Ende wird ein seliges sein. Amen.